Du, Cochrane, welche Stadt schickte nach ihm? Tarentum, Sir. Sehr gut. Und weiter? Eine Schlacht fand statt, Sir. Sehr gut. Wo? Des Jungen leeres Gesicht fragte das leere Fenster. Gefabelt von den Töchtern der Erinnerung. Und doch irgendwie da, wenn auch nicht so, wie die Erinnerung es fabelte. Ein Satz dann, der Ungeduld, dumpf schlagend Blakes Schwingen des Exzesses. Ich höre den Untergang allen Raums, zerschmettertes Glas und stürzendes Mauerwerk. Und die Zeit eine einzige bleifahle letzte Flamme. Was bleibt uns dann noch? Ich hab den Ort vergessen, Sir. 279 vor Christus. Asculum, sagte Stephen mit einem Blick auf Name und Datum in dem gärengenarbten Buch. Ach ja, Sir. Und da hat er auch gesagt, noch ein solcher Sieg und wir sind verloren. Den Satz hatte die Welt nicht vergessen. Stumpfsinnige Seelenruhe. Von einem Hügel über leichenbesäter Ebene spricht ein Feldherr zu seinen Offizieren, auf seinen Speer gelehnt. Irgendein Feldherr zu irgendwelchen Offizieren. Und sie hören ihm zu. Du, Armstrong, welches Ende fand Pyrrhus? Welches Ende? Pyrrhus, Sir? Hier, ich weiß es, Sir. Hier. Fragen Sie mich, Sir. Warte. Du, Armstrong, weißt du etwas über Pyrrhus? Ein Beutel Feigenrollen lag in Armstrongs Ranzen versteckt. Er drehte sie manchmal zwischen den Handflächen und schlang sie verstohlen hinunter. Krümel hafteten am Gewebe seiner Lippen. Versüßter Knabenatem. Wohlhabende Leute, stolz darauf, dass ihr ältester Sohn bei der Marine war. Vico Road, Dalkey. Pyrrhus, Sir. Pyrrhus ist ein Pier. Alle lachten. Freudloses, hohes, hämisches Gelächter. Armstrong blickte in die Runde seiner Klassenkameraden, törichten Frohsinn im Profil. Gleich werden sie noch lauter lachen, meinen Mangel an Autorität spüren und an das Schulgeld denken, das ihre Papas bezahlen. Dann erzähl mir jetzt einmal, was ein Pier ist. Stephen stieß den Jungen mit dem Buch leicht gegen die Schulter. Ein Pier, Sir, das ist sowas draußen in den Wellen. Eine Art Brücke. Kingstown Pier, Sir. Einige lachten wieder, freudlos, doch absichtsvoll. Zwei auf der Hinterbank tuschelten. Ja, sie wussten, hatten nie gelernt, noch jemals Unschuld besessen. Alle. Neidvoll betrachtete er ihre Gesichter. Edith, Ethel, Gertie, Lily, ihresgleichen. Auch ihr Atem versüßt von Tee und Marmelade. Ihre Armbänder ein wippendes Kichern, wenn sie sich sträubten. Kingstown, Pier. Ja? Eine sitzengebliebene Brücke. Die Worte verwirrten ihren Blick. Wieso, Sir? Fragte Common. Eine Brücke ist doch über einen Fluss. Für Haynes Spruchbüchel. Kein Mensch hier, der es hört. Heute Abend wieder munter drauf los, bei wildem Geschwätz und Gesaufe, den polierten Panzer seines Geistes zu durchstoßen. Was dann? Ein Possenreißer am Hof seines Herrn, narrenfrei und missachtet, erpicht auf gnädiges Herrenlob. Warum hatten sie alle sich diesen Part ausgesucht? Doch wohl nicht nur um des weichen Gestreichels willen. Auch für sie war die Geschichte nur eine Geschichte wie jede andere, zu oft gehörte, und ihr Land eine Pfandleihe. Wäre Pyrrhus nicht von einer alten Vettelhand in Argos gefallen und Julius Cäsar nicht zu Tode gemessert worden? Sie sind nicht fortzudenken. Die Zeit hat sie unauslöschlich gezeichnet, und gefesselt sind sie nun untergebracht im Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, die sie ungenutzt gelassen haben. Aber können die überhaupt möglich gewesen sein angesichts dessen, dass sie niemals waren? Oder war allein das möglich, was sich auch wirklich begab? Webe, Weber des Winds. Thank you. Erzählen Sie uns eine Geschichte, Sir. Ja. Oh ja, eine Geistergeschichte, Sir. Wo waren wir hier stehen geblieben? Fragte Stephen, ein anderes Buch öffnend. Weint denn nicht mehr? Dann fahre fort, Talbot. Und die Geschichte, Sir? Nachher. Los, Talbot. Ein bräunlicher Knabe öffnete ein Buch und stellte es gewandt hinter der Verschanzung seines Ranzens auf. Abgehackt rezitierte er die Verse und warf dabei gelegentlich Blicke auf den Text. Weint denn nicht mehr, ihr Hirten, weint nicht mehr, denn Lycidas, um den ihr trauert, starb, euch nicht wie wohl ihn tiefe Wasser decken. Es muss dann wohl eine Bewegung sein, eine Aktualität des Möglichen als eine Potentialität. Der Satz des Aristoteles formte sich in den hingeplapperten Versen und flutete hinaus in die emsige Stille der Bibliothek von Saint-Geneviève, wo er, geschützt vor der Sünde von Paris, Abend um Abend gelesen hatte. An seiner Seite studierte ein zartgebauter Siamese ein Handbuch der Strategie. Wohlgenährte und sich wohlnährende Gehirne um mich, unter Glühlampen, wie aufgespießt mit schwachschlagenden Fühlern, und in meines Geistes Dunkelheit ein Faultier der Unterwelt, widerstrebend, klarheitsscheu, seine drachenschuppigen Falten träge verlagernd. Der Gedanke ist das Gedachte des Denkens, ruhige Klarheit. Die Seele ist gleichsam alles, was ist. Die Seele ist Form der Formen, Ruhe plötzlich, riesenhaft, weiß glühend, Form der Formen. Durch dessen Macht, der auf dem Wasser wandelt, durch dessen Macht. Wenden wir um. Ich sehe nichts. Was, Sir? Fragte Talbot einfältig, sich vorbeugend. Seine Hand schlug die Seite um. Er lehnte sich wieder zurück und fuhr fort, als hätte er sich just entsonnen. Durch dessen Macht, der auf dem Wasser wandelt. Auch hier über diesen feigen Herzen liegt sein Schatten und auf des Spötters Herz und Lippen und auf meinen. Er liegt auf deren eifrigen Gesichtern, die ihm einen Zinsgroschen brachten. Dem Kaiser, was des Kaisers und Gott, was Gottes ist. Ein langer Blick aus dunklen Augen. Ein rätselhafter Satz, den der Kirche Webstühle dann weben und weiter weben sollten. Fort und fort. Ach ja. Rate mich, ratatatatat. Mein Vater schickt mich aus zur Saat. Hab ich alles gehört? Talbot ließ das geschlossene Buch in seinen Ranzen schlüpfen. Jawohl, Sir. Hockey um 10, Sir. Ja. Halbtag, Sir. Donnerstag. Heute ist Donnerstag. Ja. Wer kann ein Rätsel raten? Sie packten ihre Bücher weg, Bleistifte klapperten, Seiten raschelten. In buntem Getümmel riemten und schnallten sie ihre Ranzen zu, alle lustig plappernd dabei. Fragen Sie mich, Sir. Nein, fragen Sie mich, Sir. Ein schweres, Sir. Hier ist das Rätsel. Es krähte der Hahn zum Himmel hinan, der Glocken Klagen hat 11 geschlagen. Es ist Zeit, dies arme Seelchen in den Himmel zu tragen. Was soll das sein? Was ist das? Wie bitte, Sir? Noch einmal, Sir. Wir haben es nicht richtig gehört. Ihre Augen wurden größer, als er die Verse wiederholte. Nach einer Schweigepause sagte Cochrane: Was ist es, Sir? Wir geben auf. Der Fuchs, wie er seine Großmutter unter einem Holderbusch beerdigt. Er stand auf und stieß ein nervöses Gelächter hervor, zu dem ihre Schreie Schrecken echoten. Okay! Ja! Sie fuhren auseinander, seitwärts aus ihren Bänken, im Sprung darüber weg. Im Nu waren sie verschwunden. Und aus der Rumpelkammer drang das Klappern von Stöcken herüber und der Krach ihrer Stiefel und Zungen. Sergeant, der allein zurückgeblieben war, kam langsam nach vorn, ein aufgeschlagenes Heft in der Hand. Sein wirres Haar und sein dürrer Hals gaben Zeugnis von Gehemmtheit, und durch die nebligen Brillengläser blickten schwache Augen flehentlich empor. Auf seiner Wange, matt und blutlos, saß ein sachter Tintenfleck, dattelförmig, frisch noch und feucht wie ein Schneckenbett. Er hielt Steven das Heft hin. Auf die oberste Linie war das Wort Rechenaufgaben geschrieben. Darunter standen torkelnde Ziffern und am Fuß eine krakelige Unterschrift mit unleserlichen Schleifen. Und ein Klecks. Cyril Sargent. Sein Name und Siegel. Mr. Deasy hat gesagt, ich soll die alle nochmal abschreiben und Ihnen zeigen, Sir. Steven berührte die Ränder des Heftes. Aussichtslos. Hast du denn auch verstanden jetzt, wie du sie machen musst? Nummer 11 bis 15. Mr. Deasy hat gesagt, ich soll sie von der Tafel abschreiben, Sir. Und kannst du sie nun auch allein? Nein, Sir. Hässlich und aussichtslos. Magerer Hals und wirres Haar und ein Tintenfleck. Ein Schneckenbett. Und doch hatte ihn eine geliebt, hatte ihn auf ihren Armen getragen und in ihrem Herzen. Wäre sie nicht gewesen, die rasende Welt hätte ihn längst zertrampelt unter ihren Füßen, ein zerquetschtes, knochenloses Schnecklein. Sie aber hatte sein schwaches, wässriges Blut geliebt, das ihrem eigenen entzogen. War das nun das Wirkliche, das einzig Wahre im Leben? Auf seiner Mutter hingestreckten Leib der feurige Columbanus in heiligem Eifer sich hockte. Sie war nicht mehr. Das zitternde Skelett eines Reisigzweigs, verbrannt im Feuer ein Ruch von Rosenholz und feucht gewordener Asche. Sie hatte ihn bewahrt davor, unter Füßen zertrampelt zu werden, und war gegangen, kaum dass sie gewesen. Ein armes Seelchen in den Himmel getragen. Und auf einer Heide kratzte unter blinkenden Sternen ein Fuchs, rotdampfenden Raubgeruch im Pelz, mit gnadenlos klaren Augen in der Erde, lauschte, kratzte die Erde auf, lauschte, kratzte und kratzte. An der Seite des Jungen sitzend, erklärte Steven die Aufgabe. Er weist per Algebra nach, dass Shakespeares Geist der Großvater Hamlets ist. Sergeant plierte schief durch seine verrutschte Brille. Hockeystöcke klapperten in der Rumpelkammer, der hohle Aufprall eines Balls und Rufe vom Feld. Über die Seite bewegten sich die Symbole in gravitätischem Mohrentanz, im Mummenschanz ihrer Lettern, putzige Kappen tragend aus Quadraten und Kuben. Händereichen, Traverse, Verbeugung vor der Partnerin. So. Kobolde maurischer Fantasie. Auch sie von der Erde verschwunden. Averroes und Moses Maimonides, dunkle Männer in Weise und Bewegung, die in ihren Spottspiegeln die obskure Seele der Welt aufblitzen ließen. Eine Finsternis, leuchtend im Licht, doch vom Licht nicht begriffen. Hast du es jetzt verstanden? Kannst du die zweite jetzt allein lösen? Ja, Sir. In langen, zittrigen Strichen schrieb Sergeant die Aufgaben ab. Ständig noch auf ein Wort der Hilfe wartend, bewegte seine Hand treugläubig die unsteten Symbole, einen schwachen Hauch der Scham flackernd hinter der matten Haut. Amor matris, genitivus subjectivus und objectivus. Mit ihrem wässrigen Blut und ihrer molkensauren Milch hatte sie ihn genährt und hatte vor dem Blick von anderen seine Wickelbänder verborgen. Wie er war auch ich, diese Hängeschultern, so gar nichts Graziöses. Meine eigene Kindheit krümmt sich daneben mir. Zu fern für mich, als dass ich auch nur einmal noch und leicht könnte Hand daran legen. Die meine ist fern und die seine geheimnisvoll wie unsere Augen. Geheimnisse. Schweigsam, versteinert, hocken in den dunklen Palästen unserer beider Herzen. Geheimnisse, müde ihrer Tyrannei, Tyrannen, die sich gern entthronen ließen. Die Aufgabe war geschafft. Es geht doch ganz einfach. Jawohl, Sir. Dankeschön. Er trocknete die Seite mit einem dünnen Löschpapierblatt und trug das Heft zurück zu seinem Pult. Du solltest jetzt aber auch deinen Stock holen und hinaus zu den anderen gehen. Jawohl, Sir. Sergeant! Na, dann lauf mal. Mr. Deasy ruft dich. Er stand in der Vorhalle und sah den kleinen Zauderer auf das kümmerliche Feld zu eilen, wo scharfe Stimmen miteinander im Streit lagen. Sie wurden in Mannschaften eingeteilt. Und Mr. Deasy kam mit Gamaschenfüßen über das Büschelgras herangeschritten. Als er das Schulhaus erreicht hatte, riefen wieder streitende Stimmen nach ihm. Er wandte seinen zornigen weißen Schnurrbart. Was ist denn nun schon wieder? Cochrane und Halliday sind auf derselben Seite, Sir. Ach, warten Sie doch einen Augenblick in meinem Arbeitszimmer, bis ich die Ordnung hier wiederhergestellt habe. Und während er mit umständlichem Gehaben zurückstapfte über das Feld, schrie seine Altmännerstimme streng: Was ist denn nun schon wieder? Ihre scharfen Stimmen schrien von allen Seiten auf ihn ein. Ihre vielen Gestalten schlossen sich um ihn. Der grelle Sonnenschein bleichte den Honig seines schlecht gefärbten Haupts. Schale rauchige Luft hing im Arbeitszimmer, vermischt mit dem Geruch, den das mausgraue, abgewetzte Leder der Stühle ausströmte. Wie am ersten Tag, wo er mit mir hier verhandelte. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Auf dem Seitenbord der flache Kasten mit den Stuart-Münzen, mickriger Schatz eines Sumpflings und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und schmuck und schmieglich in ihrem Löffelkasten aus verschossenem Purpurplüsch die 12 Apostel, so da gepredigt allen Heiden Welt ohne Ende. Ein hastiger Schritt über den Steinboden der Vorhalle und auf dem Flur. Seinen spärlichen Schnurrbart hochprustend, blieb Mr. Deasy am Tisch stehen. Zuerst unsere kleine finanzielle Regelung. Er brachte aus seinem Rock eine Brieftasche zum Vorschein, die ein Lederriemchen verschlossen hielt. Sie schlappte auf und er entnahm ihr zwei Scheine, einer davon aus zusammengeklebten Hälften, und legte sie mit haushälterischer Miene auf den Tisch. Zwei. Er steckte das Riemchen wieder zu und die Brieftasche weg. Und nun zum Tresor für das Gold. Stevens verlegene Hand strich über die Muscheln, die in dem kalten Steinmörser gehäuft waren. Kinghörner und Kaurigeld und Leopardmuscheln. Und die hier, gewunden wie ein Pascha-Turban, und die dort, die Kammmuschel des heiligen Jakob. Schätze, die ein alter Pilger gehortet. Toter Besitz. Hohle Muscheln. Ein Sovereign fiel glänzend und neu auf den weichen Flur der Tischdecke. Drei, sagte Mr. Deasy und drehte seine kleine Sparbüchse zwischen den Fingern. Handliche Dinger sind das. Übrigens, sehen Sie, dies Fach ist für die Sovereigns. Dies hier für Schillinge, Sixpence und halbe Kronen. Und hier die Kronen. Sehen Sie. Er ließ zwei Kronen und zwei Schillinge herausschnellen. 3, 12. Ich denke, so stimmt es. Danke, Sir. Steven raffte das Geld mit scheuer Hast zusammen und steckte alles in eine seiner Hosentaschen. Aber nichts zu danken, sagte Mr. Deasy. Sie haben es sich ja redlich verdient. Stevens Hand wieder frei, kehrte zurück zu den hohlen Muscheln. Ebenfalls Symbole der Schönheit und der Macht. Ein Klumpen in meiner Tasche. Symbole. Besudelt von Gier und Geiz. Tragen Sie es nicht so mit sich herum. Irgendwo ziehen Sie es dann heraus und verlieren es. Kaufen Sie sich doch einfach auch so einen Apparat. Die sind wirklich sehr praktisch. Sie werden sehen. Irgendetwas antworten. Meiner wäre oft leer. Dieselbe Räumlichkeit und Stunde. Dieselbe Weisheit. Und auch ich derselbe. Dreimal jetzt schon, drei Schlingen hier um mich. Mag's denn sein, ich kann sie diesen Augenblick zerreißen, wenn ich will. weil sie nicht sparen. Sie wissen noch nicht, was Geld ist. Geld ist Macht. Wenn man so lange gelebt hat wie ich. Ich weiß, Jugend kennt keine Tugend. Aber wie sagt Shakespeare? Tu Geld in deinen Beutel. Iago. Iago, murmelte Steven. Er hob den Blick von den nichtsnutzigen Muscheln zu des alten Mannes starrenden Augen. Er wusste, was Geld war, sagte Mr. Deasy. Er wusste auch, Geld zu machen. Ein Dichter, aber ein Engländer auch. Wissen Sie, was der ganze Stolz des Engländers ist? Wissen Sie, was das stolzeste Wort ist, das man je aus eines Engländers Mund hören wird? Hä? Der Meerebeherrscher. Seine seekalten Augen blickten auf die leere Bay hinaus. Die Geschichte ist schuld. Auf mich und auf meine Worte. Ohne Hass. Dass in seinem Reiche die Sonne nie untergeht. Bah, das ist nicht Englisch. Ein französischer Kelte hat das gesagt. Er klopfte leicht mit der Sparbüchse gegen seinen Daumennagel. Ich will Ihnen sagen, was sein größter Stolz ist. Ich habe alles bezahlt. Ordentlicher Mensch. Solider Mann. Ich habe nie auch nur einen Schilling geborgt in meinem Leben. Können Sie das von sich sagen? Ich bin nirgends etwas schuldig. Können Sie es, ne? Mulligan, 9 Pfund. 3 Paar Socken, 1 Paar Schuhe, Schlipse. Curran, 10 Guineen. McCann, 1 Guinee. Fred Ryan, 2 Schilling. Temple, 2 Mal Lunch. Russell, 1 Guinee. Cousins, 10 Schilling. Bob Reynolds, 1/2 Guinee. Cola, 3 Guineen. Mrs. McKernan, Pension für 5 Wochen. Der Klumpen, den ich da habe, ist nutzlos. Im Augenblick nein. Mr. Deasy lachte mit breiter Lust und stellte seine Sparbüchse wieder zurück. Dachte ich's mir doch. Aber eines Tages müssen Sie es auch von sich sagen können. Wir sind ein großzügiges Volk. Aber wir müssen auch gerecht sein. Ich habe Angst vor diesen großen Worten, die uns so unglücklich machen. Mr. Deasy blickte momentlang streng über den Kaminsims hinauf auf die stattliche Gestalt eines Mannes im Schottenrock aus Tartan. Albert Edward, Prince of Wales. Halten mich sicher für einen alten Kauz und einen alten Tory. Aber ich habe 3 Generationen gesehen seit O'Connells Zeit. Ich habe die große Hungersnot erlebt. Wissen Sie, dass die Orange-Logen schon 20 Jahre vor O'Connell für die Wiederaufhebung der Union agitiert haben? 20 Jahre, bevor die Prälaten ihrer Vereinigung ihn als Demagogen anschwärzten? Ihr Fenier, habt so manches vergessen. Glorreichen, gottseligen und unsterblichen Angedenkens. Die Loge von Diamond in Armagh, die herrliche, drapiert mit Papistenleichen. Wüst brüllend, maskiert und bewaffnet, der Pflanzerbund, der schwarze Norden und die gute alte Bibel. Croppies, ergebt euch. Steven skizzierte eine knappe Geste. Auch ich habe Rebellenblut in mir, sagte Mr. Deasy. Mütterlicherseits. Aber ich bin ein Nachfahre von Sir John Blackwood, der für die Union stimmte. Wir sind alle Iren. Lauter Königssöhne. Leider, sagte Steven. Per vias rectas, sagte Mr. Deasy fest, war sein Wahlspruch. Er stimmte mit Ja und zog sich die Stulpenstiefel an und ritt eigens dazu nach Dublin von den Arts of Down. Hurra, hopp, hopp, hurra, trapp, trapp, die steinige Straße nach Dublin. Ein mürrischer Landjunker zu Pferde mit glänzenden Stulpenstiefeln. Schöner Tag heute, Sir John, schöner Tag, euer Gnaden, Tag, Tag. Zwei Stulpenstiefel trotten baumelnd auf Dublin zu. Hurra, hopp, hopp, hurra, trapp, trapp. Ach, da fällt mir etwas ein. Sie könnten mir einen Gefallen tun, Mr. Dedalus, bei einigen Ihrer literarischen Freunde. Ich habe hier einen Brief für die Presse. Setzen Sie sich doch einen Augenblick. Ich muss nur rasch den Schluss noch abschreiben. Er ging zum Tisch am Fenster, rückte zweimal mit seinem Stuhl näher heran und las von dem Blatt auf der Walze seiner Schreibmaschine ein paar Worte ab. Setzen Sie sich doch! Wenn Sie mich einen Augenblick entschuldigen wollen, sagte er über die Schulter, die Gebote des gesunden Menschenverstandes. Nur einen Moment noch! Er lugte unter seinen zottigen Brauen hervor auf das Manuskript neben seinem Ellbogen und fing unter Murmeln an, langsam und mit spitzen Fingern auf die steifen Knöpfe der Tastatur einzustechen, zuweilen schnaufend, wenn er die Walze vordrehte, um einen Fehler auszuradieren. Steven nahm geräuschlos Platz angesichts der königlichen Gegenwart. Gerahmt rings an den Wänden Bilder längst verschwundener Rennpferde, die in Verherrlichungspose dastanden, die demütigen Köpfe schwebend erhoben. Lord Hastings Repulse, des Duke of Westminster Shot Over, des Duke of Beaufort, Ceylon, Prix de Paris, 1866. Zwerghafte Reiter saßen auf ihnen, wachsam ein Zeichen erwartend. Er sah sie dahinschnellen, setzte auf die Königsfarben und brüllte mit im Gebrüll verschwundener Menschenmengen. Punkt! Gebot Mr. Deasy seinen Tasten. Doch eine unverzügliche Ventilierung dieser wichtigen Frage. Wo Cranley mich immer mit hinlotste, um schnell reich zu werden. Er jagte seine Gewinner zwischen den schmutzbespritzten Breaks, hin durch das Geschrei der Buchmacher auf ihren Budenständen und den Dunst der Kantine über dem narrenbunten Schlamm. Volle Summe, Fair Rebel, 10-1 das Feld. An Spielern und Gaunern hetzten wir vorüber, immer den Hufen nach, den wetteifernden Kappen und Jacken und vorbei an der fleischgesichtigen Frau, einer Metzgersgattin, die durstig in ihrer Apfelsinenhälfte herumschmatzte. Gebrüll drang schrill vom Spielfeld der Jungen herüber und ein schwirrender Pfiff. Wieder ein Tor. Ich bin mitten unter ihnen, unter ihren kämpfenden Körpern, mitten im Gemenge, dem Turnier des Lebens. Du meinst, das x-beinige Muttersöhnchen dort, das leicht magenkrank zu sein scheint? Turniere. Die empörte Zeit prallt zurück, Zuck um Zuck. Turniere, Tjoste, Schlamm und Schlachtenlärm, der gefrorene Todesauswurf der Erschlagenen, Eigebrüll von Speerspitzen, satt vom Blutfraß in Männereingeweiden. Nun denn! Er kam an den Tisch, die Blätter zusammenheftend. Steven stand auf. Ich habe die Sache in Nutze zusammengedrängt. Es geht um die Maul- und Klauenseuche. Lesen Sie es doch rasch einmal durch. Es kann gar keine andere Meinung geben in der Sache. Darf ich mir gestatten, Ihre kostbaren Spalten, jene Doktrin des Laissez-faire, die so oft schon in unserer Geschichte, unser Viehhandel, der Weg, den auch alle anderen unserer älteren Gewerbezweige, der Liverpool-Ring, der das Hafenprojekt Galway zum Scheitern gebracht hat, ein europäischer Weltbrand, Getreideversorgung über das Wasser des schmalen Kanals, die schon mehr als vollkommene Unerschütterlichkeit des Landwirtschaftsministeriums, eine klassische Anspielung nicht verübeln, Cassandra, von einer Frau, die nicht besser war als ihr Ruf, um auf den strittigen Punkt zu kommen. Ich nehme da kein Blatt vor den Mund, nicht wahr? Maul- und Klauenseuche, bekannt als Kochsches Präparat, Serum und Virus, Prozentsatz der immunisierten Pferde, Rinderpest, die kaiserlichen Pferde in Mürzsteg, Niederösterreich, Veterinärärzte, Mr. Henry Blackwood, Price, liebenswürdiges Anerbieten, einen ehrlichen Versuch zu machen, Gebot des gesunden Menschenverstandes, allwichtige Frage, in jedem Sinn des Wortes den Stier bei den Hörnern packen, danke Ihnen für die Gastfreundschaft in Ihren Spalten. »Ich möchte, dass dieser Appell gedruckt und gelesen wird«, sagte Mr. Deasy. »Sie werden sehen, beim nächsten Ausbruch werden die ein Embargo für irisches Vieh verhängen.« »Und dabei kann sie geheilt werden. Sie wird ja schon geheilt. Mein Vetter, Blackwood Price, schreibt mir, dass sie von den Viehärzten in Österreich regelmäßig behandelt und geheilt wird. Sie bieten uns an, herüberzukommen. Ich versuche unermüdlich, beim Ministerium Einfluss zu gewinnen. Jetzt will ich es über die Öffentlichkeit versuchen. Ich bin förmlich eingekreist von Schwierigkeiten, von Intrigen, von Hintertreppeneinflüssen, von...« Er hob den Zeigefinger und hieb damit jedes Mal ältlich in die Luft, bevor seine Stimme weitersprach. »Merken Sie auf meine Worte, Mr. Dedalus. England ist in den Händen der Juden. Alle höchsten Stellen, die Finanz, die Presse. Und sie sind die Vorboten des Verfalls einer Nation. Wo immer sie sich sammeln, saugen sie der Nation das Mark aus den Knochen. Ich habe das seit Jahren schon kommen sehen. So wahr wir hier stehen, die jüdischen Kaufleute haben ihr Zerstörungswerk bereits begonnen. Old England liegt im Sterben.« Er tat ein paar rasche Schritte und seine Augen erwachten zu blauem Leben, als sie einen breiten Sonnenstreif passierten. Er machte kehrt und kam wieder zurück. »Im Sterben«, sagte er. »Wenn es nicht bereits tot ist.« Der hure Schrei, der Unzuchtfluch, sie weben Englands Leichentuch. Die Augen weit offen wie vor einer Vision, starrte er streng durch den Sonnenstreif, in dem er stehen geblieben war. Ein Kaufmann ist einer, der billig einkauft und teuer verkauft, ganz gleich ob Jude oder Heide, nicht wahr? Sie haben gesündigt wider das Licht. Noch in ihren Augen kann man die Finsternis sehen. Und das ist der Grund, dass sie Wanderer sind auf Erden bis auf den heutigen Tag. Auf den Stufen der Pariser Börse die goldhäutigen Männer, Kurse notierend mit ihren edelbesteinten Fingern, Narrengeschnatter. Sie wimmelten laut und unheimlich herum im Tempel, die Köpfe voll pausenlos schwirrender Flausen unter den linkisch getragenen Seidenhüten. Nicht die ihren, diese Kleider, diese Reden, diese Gesten. Die vollen, bedächtigen Augen straften sie Lügen, die Worte, die gierigen und doch harmlosen Gesten, doch sie kannten den tiefen Hass, der sich um sie ballte, und wussten, ihr Eifer war eitel, eitel ihr harrendes Streben zu häufen und zu horten. Die Zeit würde gewisslich alles wieder zerstreuen, ein Hort gehäuft nur am Straßenrand, geplündert bald und in andere Hände wandernd. Ihre Augen kannten die Jahre des Wanderns und wussten, harrend, um die Unehren ihres Fleisches. »Wer wäre das nicht?« sagte Stephen. »Wie bitte? Was meinen Sie?« Er kam einen Schritt vor und stand am Tisch. Der Unterkiefer sank ihm schief herab, der Mund stand ihm unsicher offen. »Ist das die Altersweisheit?« Er wartet, dass ich etwas sage. »Die Geschichte ist ein Albtraum, aus dem ich zu erwachen versuche.« Vom Spielfeld der Knaben scholl Gebrüll herüber, ein schwirrender Pfiff. Tor. Doch was, wenn dieser Albtraum dir einen Tritt versetzte? »Die Wege des Schöpfers sind nicht unsere Wege. Alle Geschichte bewegt sich auf ein einziges großes Tor zu. Die Offenbarung Gottes.« Stevens Daumen schnellte hoch und wies auf das Fenster. Das ist Gott. Das ist Gott. Was? Ein Gebrüll auf den Gassen, antwortete Steven, die Achseln zuckend. Mr. Deasy senkte den Blick und hielt seine Nasenflügel eine Weile verkniffen zwischen den Fingern. Dann sah er wieder auf und ließ sie los. Ich bin glücklicher als Sie. Wir haben viele Irrtümer begangen und viele Sünden. Durch ein Weib kam die Sünde in die Welt. Um ein Weib, das nicht besser war als sein Ruf Helena, die entlaufene Frau des Menelaos, führten die Griechen 10 Jahre lang Krieg gegen Troja. Ein treuloses Weib brachte erstmals die Fremden an unsere Küste hier, die Frau McMurrows mit ihrem Buhlen O'Rourke, dem Fürsten von Brevni. Ein Weib auch brachte Panel zu Fall. Viel Irrtum, viel Versagen, doch nicht die eine Sünde. Ich bin ein Kämpfer jetzt am Schluss meiner Tage, doch ich werde fechten für das Recht bis ans Ende. Mit Alster ins Gefecht, mit Alster für das Recht. Steven hob die Blätter in seiner Hand. Ja, also, Sir, begann er. Ich sehe schon kommen, dass Sie nicht sehr lange bei dieser Arbeit hier bleiben werden. Sie sind nicht eigentlich zum Lehrer geboren, glaube ich. Natürlich kann ich mich irren. Zum Lernenden eher. Und hier? Was willst du hier noch lernen? Wer weiß, zum Lernen muss man demütig sein, aber der große Lehrer ist das Leben. Steven raschelte wieder mit den Blättern. Was nun dies hier betrifft, begann er. Ja, sagte Mr. Deasy. Sie haben da 2 Kopien. Wenn Sie können, lassen Sie doch beide sofort erscheinen. Telegraph, Irish Homestead. Ich werde es versuchen und Ihnen morgen Nachricht geben. Ich kenne 2 Redakteure flüchtig. Das wird genügen. Ich habe gestern Abend an Parlamentsmitglied Mr. Field geschrieben. Heute findet nämlich im City Arms Hotel eine Versammlung der Viehhändlergenossenschaft statt. Ich habe ihn gebeten, dieser Versammlung meinen Brief vorzulegen. Und Sie sehen zu, ob Sie ihn in Ihren 2 Zeitungen unterbringen können. Welche sind es? Der Evening Telegraph und... Das wird genügen. Es ist keine Zeit zu verlieren. Jetzt muss ich noch den Brief von meinem Vetter beantworten. Guten Morgen, Sir, sagte Steven und steckte die Blätter in die Tasche. Und besten Dank. Aber nicht doch, sagte Mr. Deasy, während er in den Papieren auf seinem Schreibtisch wühlte. Ich breche immer gerne eine Lanze mit Ihnen, so alt ich bin. Guten Morgen, Sir. Steven ging hinaus durch die offene Vorhalle und unter den Bäumen den Kiesweg hinunter. Und vom Spielfeld herüber hörte er das Stimmengeschrei und das Krachen der Stöcke, die auf den Pfeilern kauernden Löwen, als er durch das Tor hinausschritt. Zahnloser Schrecken. Und doch werde ich ihm helfen bei seinem Gefecht. Mulligan wird mir einen neuen Titel verleihen. Der ochsenfreundliche Bade. Mr. Dedalus! Läuft mir nach. Nicht noch mehr Briefe, will ich hoffen. Nur einen Augenblick noch. Ja, Sir. Steven wandte sich um beim Tor. Mr. Deasy hielt bei ihm an, schwer atmend und seinen Atem verschluckend. Eins wollte ich nur noch sagen. Irland hat, sagt man, die Ehre, das einzige Land zu sein, das niemals die Juden verfolgt hat. Wussten Sie das? Nein. Und wissen Sie, warum? Die klare Luft brachte ein strenges Runzeln auf seine Stirn. Warum, Sir? Fragte Steven und begann zu lächeln. Weil es sie nie hereingelassen hat. Ein Hustenanfall Gelächter sprang aus seiner Kehle, eine rasselnde Kette Schleim hinter sich her zerrend. Er wandte sich rasch ab, hustete, lachte und seine erhobenen Arme fuchtelten durch die Luft. Er schrie noch einmal durch sein Gelächter, während er gamaschenfüßig über den Kies des Weges davonstapfte.

irgendwann dazu kommen und wird sich wieder an den Ursprung, an die Quelle des Textes begeben, um danach zu lesen. Soweit Klaus Buhlert, Bearbeiter und Regisseur der Hörspielfassung des Ulysses, und Fritz Senn, der Joyce-Fachmann, der in Zürich die Joyce Foundation leitet. Wenn Sie Anmerkungen zum Bloomsday hier in SWR 2 haben, können Sie uns übers Internet erreichen, über Facebook oder auch über das SWR 2 Hörertelefon. Die Nummer ist 07221 2000, die Internetadresse swr2.de. Da finden Sie alle Startzeiten der Kapitel und Informationen rund um Joyce und die Hörspielproduktion. Außerdem laden wir Sie ein, hier ins Funkhaus nach Baden-Baden ab 14 Uhr zum gemeinsamen Abhören. Die Hörlounge ist in den Hörspielstudios in der Hans-Bredow-Straße eingerichtet. Neben dem gemeinsamen Hören gibt es auch die Möglichkeit, sich selbst einmal vor dem Mikrofon an James Joyce Texten zu versuchen. Wir öffnen die Studiotüren und zeigen Ihnen, wie es hinter den Kulissen zugeht. Kommen Sie gern vorbei, wenn Sie Lust haben. Wir würden uns freuen. Um 10 Uhr gibt es gleich Nachrichten mit Veronika Spindler, danach dann den dritten Teil des Ulysses, bis dahin noch ein bisschen Musik, heute natürlich Musik aus Irland. Hier sind The Chieftains und das National Philharmonic Orchestra.